Stellungnahme eines Sprechers des DEVJK-Außenministeriums. Trotz der ernsthaften Warnungen der DEVJK und der Kritik der Weltöffentlichkeit werden die militärischen Aktivitäten der USA, die die Lage auf der koreanischen Halbinsel auf die Spitze treiben, mit Vergehen der Zeit noch offener. Die USA haben bereits in der Umgebung von Südkorea verschiedene strategische Kampfmittel eingesetzt, darunter die Verbände um die atomgetriebenen Flugzeugträger Stennis und Ronald Reagan, das Atom-U-Boot Mississippi und die strategischen Bomber B-52H. Jüngst stationierten die USA 12 F-16 Kampfflugzeuge des 169. Kampfflugzeugverbandes, die ihre Basis auf dem US-Festland haben, im Luftstützpunkt Osan in Südkorea und veröffentlichten einen Plan zur Durchführung der Simulationsübung für den Angriff gegen die wichtigen Militärobjekte der DEVJK. Das zeigt, dass die USA aus Anlass der für den August vorgesehenen gemeinsamen Militärübung mit Südkorea einen Atomkrieg auf der koreanischen Halbinsel zu entfesseln versuchen und dafür in die praktische Etappe eingetreten sind. Befangen in der anachronistischen, feindseligen DEVJK-Politik und in der Durchsetzung der Strategie für Weltherrschaft haben die USA vor, die koreanische Halbinsel in den atomaren Kriegsplatz zu verwandeln und somit ihre aggressive asiatisch-pazifische Strategie in vollem Gange in die Tat umzusetzen. Der offizielle Beschluss der USA über die Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea steht damit im Zusammenhang. Es ist keine klare Tatsache, dass die Stationierung von THAAD, von deren Notwendigkeit die USA und Südkorea lauthals reden, auf die Länder um die koreanische Halbinsel gerichtet ist. Es ist kein Zufall, dass diese Länder auf diesen Beschluss hart reagieren. Die USA betrachten die DEVJK als erstes Angriffsziel, beschäftigen sich wie besessen mit den aggressiven Kriegsübungen, der Verstärkung der Streitkräfte und mit der Fabrizierung des Militärblocks und versuchen gleichzeitig, die militärische Oberherrschaft in der asiatisch-pazifischen Region aufrechtzuerhalten und ihre vormachtstrebende Ambition zu erfüllen. Durch solche Umtriebe der USA werden der Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Region ernst bedroht und steht die Gefahr des Atomkrieges bevor. Die DEVJK wird dem verzweifelten Versuch der USA, die koreanische Halbinsel in die Katastrophe des Atomkrieges zu versetzen, niemals tatenlos zusehen. Sie wird noch stärkere Selbstverteidigungsmaßnahmen für den Schutz der Souveränität und Würde des Landes und der Nation und des Friedens ergreifen. Falls die USA einen Atomkrieg auf der koreanischen Halbinsel entfesseln, werden sie unvermeidlich zuerst den nuklearen Schlag bekommen. Pyongyang, den 11. Juli zu C105, 2016.